Wir haben hier eine Gruppe Arbeiterinnen Macht. Die Gruppe Arbeiterinnen Macht, die eine starke Unterstützung der palästinensischen Bewegung hier in Berlin und bundesweit darstellt. Und wir würden Sie gerne zu Wort kommen lassen, damit Sie Ihre Solidarität bekunden können. Willkommen, Gruppe Arbeiterinnen Macht. Vielen Dank, Genossen und Genossinnen. Es freut uns, dass wir heute hier durch Neukölln demonstrieren können, um unsere Solidarität mit dem palästinensischen Volk zum Ausdruck zu bringen. Wir sind hier versammelt, weil wir der Nakba, zu Deutsch der Katastrophe, nicht nur für das palästinensische Volk, sondern für die gesamte internationalistische Bewegung zu erinnern. Wir sind aber auch hier, um unsere Solidarität mit all jenen in Palästina, mit den Vertriebenen, mit den Menschen in den besetzten Gebieten zum Ausdruck zu bringen, die nach wie vor heroischen Widerstand leisten. Wir solidarisieren uns ausdrücklich mit diesen Menschen wie mit allen antizionistischen Kräften im Staate Israel. Die letzten Jahre haben deutlich gezeigt, dass Israel, aber auch die imperialistischen Mächte, das politisch, militärisch, wirtschaftlich unterstützen, keinen Frieden, keine Gerechtigkeit wollen. Die zionistischen Hardliner in Israel verfolgen eine Politik der Vertreibung, des Völkermordes auf Raten. Andere versuchen, die Palästinenserinnen und Palästinenser auf eine sogenannte Zwei-Staaten-Lösung zu vertrösten, die regelmäßig zu mehr Landnahme, zu mehr Vertreibung und zu mehr Verelendung der Menschen führt. Es ist ein sogenannter Frieden oder Friedensprozess, der auf Unterdrückung und Vertreibung beruht. Die Imperialisten, darunter auch die deutsche Bundesregierung und die bürgerlichen Medien unterstützen diese Politik, weil für sie der Staat Israel ein unverzichtbarer Bestandteil imperialistischer Herrschaft ist. Die Unterdrückten sollen ihnen zufolge sich mit ihrer Unterdrückung abfinden, während die Unterdrücker weiter mit Waffen unterstützt und als Gesprächspartner, als Wirtschaftspartner hofiert werden. Gerechtfertigt wird diese Politik nicht erst in diesem Jahr, sondern seit Jahrzehnten durch die Lüge, dass Antizionismus gleich Antisemitismus wäre. Das ist reaktionärer Unsinn. Wir werden diese Kritik am Rassismus des israelischen Staates nicht zurücknehmen, noch werden wir sie relativieren. Ein Staat, der auf der Vertreibung eines ganzen Volkes beruht, ein Staat, der bis heute das Rückkehrrecht aller Palästinenser und Palästinenserinnen verwehrt, ein solcher Staat kann nicht demokratisch, kann nicht gerecht genannt werden. Ein solcher Staat ist ein Hindernis für jede gerechte Lösung. Und das ist der Grund, warum wir dieses Regime, dieses System bekämpfen, als Internationalisten und Internationalistinnen solidarisieren wir uns mit dem Widerstand der Bevölkerung. Das heißt nicht, dass wir keine Kritik an der Politik der Autonomiebehörde oder palästinensischer Organisationen hätten. Aber, und das ist wichtig, wir dürfen den Widerstand dieser Menschen, das Recht auf ihren Widerstand, nicht auf die gleiche Stufe setzen mit einer inhaltlichen politischen Auseinandersetzung um die Strategie des Befreiungskampfes. Wenn wir das tun würden, würde es nur bedeuten, dass wir den Kampf der Unterdrückten auf eine Stufe setzen mit der Repression, mit dem Terror, mit dem Krieg, den die Unterdrücker gegen sie führen. Wir fordern daher das Ende der Kriminalisierung des palästinensischen Widerstandes hier in Deutschland und international. Wir fordern die Freilassung der tausenden politischen Gefangenen in Palästina, aber auch in Europa, die sich nur Verletzung für ihre eigenen Rechte einsetzen. Wir fordern das Ende der Waffenlieferungen des deutschen Staates wie auch sonstiger wirtschaftlicher und diplomatischer Unterstützung für den Zionismus. Wir unterstützen den Kampf für ein freies, für ein gleiches, für ein solidarisches und selbstbestimmtes Palästina, in dem alle Menschen zusammenleben können, unabhängig von ihrer Nationalität, von ihrer Religion, ob es Muslime, ob es Christen und Christinnen, Juden und Jüdinnen oder auch Atheisten und Atheistinnen sein mögen. Aber ein solches Palästina wird nur möglich sein, wenn wir den Kampf um die demokratischen Rechte des palästinensischen Volkes, den Kampf gegen die Unterstützung Israels durch den deutschen und anderen imperialistischen Staaten, auch mit dem Kampf um ein anderes gesellschaftliches System verbinden. Letztlich ist Gerechtigkeit, ist Freiheit und Gleichheit unvereinbar mit einem System, das auf den Profit der wenigen basiert, mit einem System, das darauf basiert, dass immer mehr Menschen dafür schuften müssen, dass immer weniger, immer reicher werden. Und daher sagen wir ganz klar, das Palästina, das wir kämpfen, ist ein einheitliches Palästina aller Menschen. Es ist ein Palästina des Friedens und der Gerechtigkeit. Und es ist ein sozialistisches Palästina im Rahmen des Kampfes für eine andere, für eine sozialistische Welt. Lasst uns den Kampf gemeinsam führen. Viva! Viva! Palästina! Viva! Viva! Palästina! Viva!